إلا له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Letztens, Barak Al-Afikum, haben wir über Mushawara gesprochen, von Shura, das gegenseitige Beraten der Muslime. Das war das letzte Kapitel, oder darüber haben wir letztens ein bisschen was gesagt, inshallah ta'ala. Einige Hadithe haben wir erwähnt, inshallah ta'ala. War dein Bruder nicht vorhin da? Deswegen. Ja, ich danke dir vorher. Wollte sich versteckt. Khair. Bab, Ithmu man ashara ala akhihi bi ghayri rushd. Das Kapitel über die Sünde von demjenigen, der seinen Bruder irreleitet, sozusagen. Wenn er ihn den falschen Weg weist, sozusagen. Oder wenn er eine Nasiha gibt, oder einen Ratschlag gibt, ohne jegliches Wissen oder Erfahrung über die Sache zu haben. Ja? Wenn du deinem Bruder einen Ratschlag gibst, einfach so, ohne irgendwelche Beweise, und tust ihn dabei in die Irre leiten, subhanallah. Gibst ihm eine schlechte Nasiha. Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte: Man taqawwala alayya ma lam akul, falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Derjenige, also der erste Teil vom Hadith, derjenige, der über mich etwas sagt, ma lam akul, das, was ich nicht gesagt habe, also der von mir überliefert oder behauptet, ich hätte etwas gesagt, was ich nicht gesagt habe, falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Er soll sich einen Platz in Jahannam schon reservieren. Ja? Er soll wissen, dass für ihn ein Platz damit reserviert wurde. Ja? Deswegen all die Hadithe erwähnen, ich sage absichtlich, nicht Leute, die Hadithe sich irgendwo aufschnappen, ja? Die zählen nicht dazu. Also die Leute, die absichtlich sagen, der Prophet hat so und so gesagt, oder der Prophet hat dies und dies und gesagt, absichtlich, ja? Er, für den ist ein Platz in Jahannam schon reserviert. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Weil die Sunna, das, was der Prophet gesagt hat, gemacht hat, befohlen hat oder erlaubt hat zu machen, das ist die wichtigste Quelle unserer Religion. Wenn die falsch wird, wenn diese Quelle beschmutzt wird, was wird dann aus der Religion bleiben? Jeder Schwachkopf kommt und sagt, ja, aber der Prophet hat so und so gesagt. Ja, der Prophet hat so und so gesagt. Und es gibt hunderte und hunderte solche Dajjalin, ja? Dajjalun oder Dajjajile, Mehrzahl für Dajjal, die absichtlich auf den Propheten a.s.w. lügen und irgendwelche Lügen verbreiten. Egal um welche Sekten es sich handelt. Der das macht, soll sich einen Platz in Jahannam vorbereiten. La hawla wa la quwwata illa billah. Und wie gesagt, dazu zählen nicht Leute, die einen Daif-Hadith hören und ihn dann weiter überliefern. Ja, die gehören nicht dazu. Ganz besonders nicht, wenn jemand die Meinung genommen hat, dass man Daif-Hadithe verwenden darf, in was, wenn es sich um gute Taten handelt. Ja, bei diesen Themen. Zum Beispiel, es gibt einen Hadith, er spricht über eine gute Tat. Subhanallah, diese Wörter zählen so und so viel, und wer sie täglich 100 Mal sagt, er wird so und so belohnt und so. Manche Leute sagen, man darf solche Hadithe erwähnen, aber man muss auch dazu erwähnen, dass sie daif sind. Ja? Die anderen islamischen Gelehrten sagen, man darf den Hadith überhaupt nicht erwähnen. Wozu? Wir haben genug sahih Hadithe. Dass wir jetzt auch die daif Hadithe erwähnen, wozu? Was ist der Sinn? Wenn er daif ist, das bedeutet daif, er stammt nicht vom Propheten selber. Wenn wir sagen, dieser Hadith ist daif, das bedeutet, der Prophet hat ihn nicht gesagt. Irgendwo gibt es irgendeine Unterbrechung. Und sobald es diese Unterbrechung gibt, es handelt sich um etwas Großes. Es ist nicht irgendwie das Qile Oqal. Ich habe gehört, er hat mir erzählt, es wird geredet und so weiter. Nein, sondern es geht um die Religion. Ja? Und dass du nicht zu dieser Kette zählst, darfst du, wie gesagt, diese daif Hadith, solltest du nicht erwähnen. Wenn du ihn erwähnst, dann, damit es auch wegen einer Lehre, dass du sagst, dieser Hadith ist daif. Ja, viele Leute erwähnen ihn und so weiter und so weiter. Aber nicht, dass du ihn erwähnst im Sinne, dass du irgendein Hukm aus diesem Hadith rausziehst. Daif ist gleich falsch. Oder ist Merdu ist gleich falsch? Nein, Daif ist schwach. Aber könnte auch tatsächlich... Daif hat mehrere Kategorien. Alle sind Daif. Alle sind unakzeptabel. Die schlimmste ist Merdu. Erfunden, gelogen, absichtlich gelogen. Dann gibt es Munqatiya. Munqatiya bedeutet geschnitten. Der Sahabi fehlt. Oder der Hadith ist Schal. Das bedeutet, es gibt einen anderen Hadith, der stärker ist als der und er sagt, er spricht das Gegenteil von dem. Ja? Wir finden einen Hadith. Äußerlich ist bei diesem Hadith alles korrekt. Die Überlieferer in der Kette sind bekannt. Ja? Der Hadith ist äußerlich, aber wir haben einen anderen Hadith. Er sagt das Gegenteil von diesem Hadith. Das Gegenteil. Die Überlieferer in der Kette sind stärker und authentischer und besser im Himmel und berühmter als die hier. Dieser Hadith, obwohl er äußerlich als sahih ist, diesen Hadith geben wir den Hukm Shad. Und dieser Hadith wird als sahih verklärt, weil sie können nicht beide sahih sein. Versteht ihr mich? In diesem Hadith sagt der Prophet Halal und in diesem Hadith wird erwähnt Haram. Es ist unmöglich, dass beide sahih sind. Ja? Einer ist sahih und der andere ist immer daif. Und wie tut man das? Wie entscheidet man das? Man entscheidet das über die Überlieferer in der Kette, über die Überlieferungskette, die Ruwat, die diesen Hadith erwähnen. Ja? Dann wird Wallahi, der diese Mustalah studiert hat, die Arten von Hadithen, ja, Mutawatir oder Ahad, und dann die Arten von Daif-Hadithen, und dann Hassan, was ist Sahih, was sind die Voraussetzungen für Sahih, und so weiter und so weiter. Wallahi, jeder, der das studiert hat, wird wissen, dass das einzige Wissen ist, oder Ilm, die irgendwas auf dieser Welt zählt. Jede andere Art von Ilm kannst du nicht als Ilm bezeichnen. Ja? Und all die Überlieferungskette gelassen haben, sie haben ihre Religion verloren. Jeder, der die Überlieferungskette nicht verwendet, er hat keinen Dien, er hat keine Verbindung mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Und genau das war der Ziel, und genau wegen dieser Sache haben sich die ganzen Sekten gebildet. Ja? Zum Beispiel die extremen Sufis. Was ist ihre Überlieferungskette, wenn sie sagen Halal und Haram? Das macht man so, das macht man so. Sie sagen, Haddathani qalbi an Rabbi. Mein Herz überliefert mir von meinem Herrn. Direkt von Allah. Du musst nicht auf den Propheten gucken. Ja? Dann gibt es andere, mein Sheikh hat mir erzählt, der den Propheten direkt im Traum getroffen hat. Er hat ihm gesagt, mach so oder mach so. Was ist das für eine Überlieferungskette? Das ist Hawa, das ist Shahawat, das ist Überlieferung von Iblis, von Shaitan höchstpersönlich und nicht von Allah, der Barak Atala. Ha? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Das will ich vom Thema ablehnen. Waman istasharahu akhahu al-Muslim fa'ashara alayhi bi ghayri rushdin faqad khana. Ha? Waman istasharahu akhuhu Muslim fa'astashara alayhi bi ghayri rushdin faqad khana. Und derjenige, der von einem Muslim einen Ratschlag verlangt. Und derjenige, der von einem Muslim, von seinem Bruder einen Ratschlag verlangt, ich will mich mit dir beraten über diese Sache. Wie soll ich das anstellen? Was meinst du? Und so. Und der in einen Ratschlag ohne Rushd gibt. Was ist Rushd? Rushd ist Rechtleitung. Rajul und Rashid, einer, der wirklich Wissen und er kennt sich in der Sache aus. Was sagt der Lut a.s. zu diesen ganzen Homosexuellen, die sein Haus umzingelt haben? Sie wollten sich seine Gäste vorknöpfen. Was sagt er zu denen? Eleise fikum Rajul und Rashid. Gibt es unter euch nicht einen Mann, der vernünftig ist? Einen der vernünftig ist, einer, der Verstand hat unter euch. Er wollte seine Gäste verteidigen. Er sagte sogar, das sind meine Töchter, lasst die Gäste in Ruhe. Ja? Die Malaike waren das, aber die sind gekommen mit einem Ziel. Ja? Um mit denen einen kurzen Prozess zu machen. Das ist auch unter anderem ein Beweis, dass die Homosexuellen keinen Verstand haben. Also, die haben keinen Verstand. Von denen kannst du keinen Ratschlag nehmen. Ja? Wallah. Und den brauchst du nichts fragen. Gar nichts. Ey, wallah. Und dann kommen sie und sagen, Krankheit, es stimmt, Krankheit. Hundertprozentig Krankheit. Es ist hundertprozentig eine seelische und körperliche und Störung. Aber es sind beschädigte Leute, beschädigt, aber richtig beschädigte Menschen, Homosexuelle. Egal, ob es sich um Männer oder Frauen handelt. Hasbun Allah wa ni'mal Wakeel. Weißt du, dass die Kuffar, die wollen jetzt ständig, wenn irgendwas passiert, irgendwas unter den Menschen. Sie sagen, ja, das gleiche Phänomen finden wir auch unter den Tieren. Und Mensch ist eine Art von Tier oder sie stammen von Tieren ab. Also diese Kufr-Evolution. Akide des Kufrs. Sie wollen auch die Zikliden. Ja, die Zikliden sind diese Buntbarsche. Ja, sie sagen, die Zikliden sind auch homosexuell. Ja, Buntbarsche sind auch homosexuell. Und dieses Phänomen, es gibt das unter den Tieren, es ist möglich, dass es das unter den Menschen auch gibt. Das stimmt ja gar nicht. Ja, diese Buntbarsche sind gar nicht, diese Fische sind nicht so homosexuell. Sondern manchmal ein Männchen, das schwächer ist als das Alpha-Männchen, also das Stärkste im Revier, ja, es verändert, es zyklidiert, ja, es verändert seine Farbe, weil es gibt Fische, Männchen und Weibchen sehen nicht gleich aus. Ja, die gleiche Sorte, aber Männchen sieht anders aus, Weibchen anders. Das Männchen verändert absichtlich seine Farbe und sieht aus wie ein Weibchen. Und dann kommt er dort und das Männchen, das Alpha-Männchen, das Stärkste, lässt ihn in Frieden. Er macht das nur, warum? Wegen Futter. Aber die Kuffar nehmen das, um Homosexualität zu rechtfertigen. Subhanallah. Wie weit sind denn diese Käfer, Kratele, Homobar? Aber inshallah, der eines Tages wird ihnen dieser Gutbarsch überhaupt nichts mehr nützen. Also, man erschare, wo man ist erschare, ist erschare, wo achahul muslim, verashare alaihi bigayri rushtin, verkatkhane. Und derjenige, von dem sein muslimischer Bruder einen Ratschlag verlangt, um einen Ratschlag bittet, und der ihn zu etwas rechtleitet, ohne Rushd. Etwas Unvernünftiges, etwas Blödes, verkat Khane, so einer hat ihn betrogen. Er hat seinen Bruder betrogen. Er hat ihn reingelegt. Deswegen, sehr oft, fürchtet Leute, du kommst und fragst ihn um einen Ratschlag. Er sieht alles auf die leichte Schulter. Ja, mach so. Wenn du drauf gehst, dann sagt er, hey, Pech gehabt. Du hast ihn doch dazu geführt. Du trägst doch Schuld an seiner Ehe. Und das ist ganz besonders, das ist in welchen Sachen, barakallahu fikum, was ist dann mit Religion? Was ist mit Religion? Subhanallah. Du gehst zu einem Sheikh und fragst ihn eine Fetwa. Er sagt, ja, mach so. Was heißt der Sheikh? Du gehst zu irgendeinem Jahil. Irgendein Jahil. Und er macht so, Bruder, das ist beste Sache, beste Methode. So solltest du machen. Und wenn du drauf gehst, wer ist schuld dafür? Ja? Wer ist schuld dafür? Wallahi, er ist schuld vor Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil er dein Unwissen ausgenutzt hat. Und sehr oft passiert das. Zum Beispiel Leute, die nehmen Islam an. Ja? Sind ein Jahr, zwei Jahre im Islam. Dann kommt zu ihm einer, der auch frisch im Islam ist. Ja? Aber ich bin zwei Jahre im Islam und du bist erst seit Tage. Ich habe das Recht, Fetwa zu geben. Ganz besonders solchen Juhal wie dir. Und da kommst du und erzählt dir irgendwas, weißt du, anstatt dass er dir sagt, Wallah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich habe nicht gelernt, ich bin neu im Islam, ich kann dir das und das sagen, Sachen, die ich. Ja? Aber über andere Sachen, geh, frag die Gelehrten, die großen Ulema, die kennen sich damit aus. Ja? Und so entsteht Fitna und Fesad auf dieser Welt. Wa man uftiya futyan bi ghayri thabatin fa ithmuhu ala man aftahu. Und derjenige, der jemanden, wie sagt man das, von jemandem eine Fetwa verlangt, na? Oder ihm wird eine Fetwa ausgestellt, ohne Wissen, ohne klare Beweise, ohne feste Beweise, na? Auf wen ist die Sünde? Auf den, der es gegeben hat. Der diese Fetwa gegeben hat, er trägt die Verantwortung, er trägt die Sünde. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Deswegen sage ich mich, also nicht mich, mir und euch, habt Angst vor Fetwa. Nicht sie anzunehmen von einem Gelehrten, sondern sie zu geben. Gibt keine Fetwa. Wallahi, Fetwa ist eine gefährliche Sache. Ja? Hasbunallahu, wir nehmen Lukir. Aber das, was ihr dürft für den großen Ulema, von den Imamen, rahimahullah ta'ala, weiter überliefern. Dass du sagst, ich habe diesen Alim gehört, der sagt so. Imam so und so sagt so. Ja? Der Prophet, alaihi salatu wassalam, in diesem Hadith, wenn du den Hadith kennst, ja? Es gibt die Ayah so und so und so, ihre Bedeutung ist so und so. Ja? Aber dass du von dir jetzt kommst und sagst, ja, am besten du machst es so und dann. Alles. Ohne Wissen, Muslime, la haula wa la quwwata illa billah. Okay, jetzt kommen wir inshallah ta'ala zu einem ganz anderen Kapitel. Barakallahu fikum. Ja? At-tahabu bayna an-nas. Ja? Die Liebe unter den Menschen zu entwickeln und sie zu verbreiten, sozusagen. Barakallahu fikum. Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet alayhi salatu wasalam sagte: Walladhi nafsi bi yadi la tadkhulu al-jannata hatta tuslimu. ولا تسلموا حتى تهابوا وافشوا السلام تهابوا واياكم والبغض فانها هي الحالكه حالقه لا اقول لكم تهلك الشعر ولكن تهلك الدين. حديث حسن. Der Prophet sagt also in diesem Hadith: Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, ihr werdet nicht ins Paradies kommen, bis ihr nicht Islam annimmt. ولا تسلموا حتى تهابوا. Euer Islam wird aber nicht vollkommen sein, bis ihr euch nicht gegenseitig liebt. وافشوا السلام تهابوا. Verbreitet den Salam unter euch, so viel ihr könnt. So werdet ihr euch lieben. وإياكم والبغض. Und haltet euch fern von Bughda. Das ist der gegenseitige Hass. Dass wir uns gegenseitig hassen oder verabscheuen wir Yasin wieder, oder dass wir uns gegenseitig diese Unerträglichkeit, die in unserer Zeit sichtbar ist unter den Muslimen, unerträglich. Ja, Hass, ich ertrage nicht. Ich sei ein Muslim und so, aber ich packe nicht. Geht nicht. Du musst ihn lieben lernen. Er ist ein Muslim, er ist ein Bruder. Ja, ich kann nicht, aber er geht mir auf die. Du gehst mir auch auf die Nerven. Aber was soll ich machen? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja, du musst ihn lieben lernen. Du hast keine andere Wahl. Du wirst morgen inshallah ta'ala mit ihm in einem Kampfgraben stecken. Ja? Und die Granaten werden auf dich und auf ihn gleichzeitig fallen. Nicht nur auf dich und auch nicht nur auf ihn, sondern auf beide. Ja? Subhanallah. Allah, ich habe eine interessante Geschichte gelesen von diesem Bruder, der aus Guantanamo gekommen ist. Dieser Sudanese. Ja? Er sagt, als wir in diesem Keller waren, ja? In diesem Stützpunkt, in diesem Hojagar, oder wie heißt das? Hojagar, gell? Hojagar. Ja, Hojagar, als wir waren in diesem unten, die Kuffar haben also Granaten geworfen von allen Seiten. Also die Amerikaner und die Leute von Dustu. Ja? Und da war ein Saudi, ein Bruder aus Saudi-Arabien, sein Bein war gebrochen und er konnte nicht aufstehen. Er ist auf dem Boden gelegen, es war dunkel, die Brüder, die dort herumgegangen sind, haben ihn die ganze Zeit zertreten. Dann hat mich gerufen, Abu Dujana, Abu Dujana. Und ich bin gekommen und habe ihm geholfen. Aber ich habe nicht gewusst, dass sein Bein gebrochen ist. Ja? Später die Kuffar, sie haben alles Mögliche versucht. Bomben reinzuwerfen, Granaten, dies, das und so. Am Ende haben sie einen Fluss genommen und haben ihren, wie sagt man das? Lauf. Ihren Lauf verändert, dass sie direkt zu uns ins Keller kommt. Den ganzen Fluss. Und das Wasser ist gestiegen und gestiegen und gestiegen. Dieser Bruder war in anderem Raum. Er sagt, er war einer meiner besten Freunde, ich kenne ihn. Seit Jahren haben wir gemeinsam gegen die Murtadin und Mushrikin gekämpft. Ja? Ein guter Bruder, subhanallah, er sagt, er ruft mich aus anderem Raum. Abu Dujana, Abu Dujana. Er hat das Problem mit dem Wasser, das Wasser steigt. Und ich wusste nicht, was er hat. Ich habe gesagt, mach Zikr. Ja? Das wird schon, inshallah. Ich habe nicht gewusst, dass sein Bein gebrochen ist und dass er nicht aufstehen kann. Ja? Was ist passiert? Er hat aufgehört, mich zu rufen. Ich bin später gekommen. Ich sei, er hat, ist ertrunken. Er sagt, diese Sache werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Er sagt, ich habe es so sehr bereut, dass ich nicht hingegangen bin, um zu gucken, was mit ihm ist. Er trägt zwar keine Schuld. A'udhu Billah, dass er das, wenn er das absichtlich gemacht hätte, dann wäre das wie Mord im Islam. Du siehst deinen Bruder, er hängt an der Klippe und du schaust und lachst. Das wäre wie, A'udhu Billah, wie Mord. Vor Allah subhanahu wa ta'ala hättest du keine Entschuldigung, wenn du ihm nicht geholfen hättest. Du konntest es aber. Weil, wie ihr wisst, der Professor immer sagt, man khadala mu'minan fi mautinin, yuhibbu an yunsara fi. Wer einen Muslim im Stich lässt, ja, obwohl er ihm helfen kann, Allah wird ihn im Stich lassen. An dem Tag, wenn er sich wünschen wird, dass man ihm hilft. Keiner wird ihm aber helfen, weil er wurde von Allah im Stich gelassen. Ja? Deswegen sagte ich, ich habe es so bereut, subhanallah, als ich ihn gesehen habe, er ist ertrunken. Und dann erwähnte er, wer er ist und so, damit seine Familie halt wissen. Dieser Bruder, es gibt in Jazeera, also diese Satellit, wie heißt das? Sender. Dieses Sender, Barakalafikum Al Jazeera, er hat 11 Sitzungen, jeweils eine Stunde, er erzählt über seine über die Folter in Afghanistan und in Guantanamo, was sie erlebt haben. Er und die Brüder, was sie erlebt haben, also und was die Kuffar mit denen gemacht haben, also die Amerikaner und Briten auf der einen Seite und zusammen also mit den Afghanen, also mit den Leuten von Dustum, die Murtadina, was sie gemeinsam mit denen gemacht haben, wie sie, subhanallah, er sagt, ein Emir von uns, ein Emir, ein Jemenite. Er und ein anderer Übersetzer, ein Afghaner, er war jung, aber er hat so viele Kämpfe gehabt. Er war ein junger Mann, subhanallah, er war einer der jüngsten von uns, aber der war wirklich, man konnte ihm keine Angst einjagen. Er war wirklich, und er war auch Übersetzer und so weiter und so weiter. Er sagt, Dustum, als die zwei gefangen haben, ja, sie haben sie von uns entfernt, also von den Gefangenen, haben sie die zwei genommen, diesen Afghanen und diesen Jemeniten, dieser Emir von der Gruppe. Sie haben sie gefesselt und haben sie auf Asphalt gefesselt gelegt. Dann haben sie sie mit einem Lastwagen überfahren, mehrmals, so hin und her, bis sie also auf dem Asphalt geklebt also sind. Ist das etwas, wie sagt man das? Ist das etwas, was man nicht erwartet? Ist das nicht etwas, was wir, ihr sollt so etwas erwarten von den Kuffar? Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt und sagt, La yarkubuna fi mu'minin illa wa la dhimma. Bei einem Mu'min, sie halten sich nicht an Verträge und auch nicht an Familienbande. Wenn es sich um einen Muslim handelt, da halten sie sich an keine Menschenrechte oder irgendwelche anderen Gesetze oder irgendwelche anderen Konventionen, egal ob die von Genève oder was weiß ich von was. Na? Es gibt keine Konvention, wenn es hier Muslime gibt. Es gibt keine Gesetze, es gibt keine Menschenrechte. Wenn es sich um Muslime handelt, dann gibt es das nicht. Keine familiäre, wie sagt man das, Beziehungen, nichts. Wenn es sich um einen Muslim handelt, wallahi, dann erwartet das Schlimmste von den Kuffar. Wallahi. Und das, wallahi, das meine ich, so wie ich sage, has von Allah, wir nehmen wir. Allah beschreibt sie so, la yarkubuna fi mu'minin illa wa la dhimma. Subhanallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wo sind wir stehen geblieben? Wa iyyakum wal bughda, und haltet euch fern von dem gegenseitigen Hass, ja, dass ihr euch gegenseitig hasst. Fa innaha hiya al-haliqa, weil die, dass der Hass ist haliqa. Was ist haliqa? Von halaka, rasieren. Ja, der Hass ist der rasiert. Er rasiert. Dann sagt der Professor immer, La akulu lakum tahliku sha'r walakin tahliku din. Ich sage euch nicht, sie rasiert die Haare, sondern sie rasiert die Religion, den Glauben. Was bedeutet rasieren? Es entfernt es schält es runter. Ja? Der Hass, wenn du einen Muslim hast, oder wo Yasemila mehrere Muslime hast, oh, wisst ihr wozu das, wohin dich das bringt? Dein Iman wird und dein Dien wird immer schwächer und schwächer und schwächer, bis du ihn ganz verloren hast. Aber wenn du Muslime liebst, du liebst Muslime, subhanallah, wallahi, das ist inshallah ta'ala, einem, der Muslime liebt, in so einem steckt viel, viel, viel Khair. Auch wenn er selber vielleicht schwach ist, ja, wenn er jemanden liebt, für Allah, subhanahu wa ta'ala, er sieht an ihm Zeichen des Korans und der Sunna, er sieht in dieser Person Koran und Sunna, und deswegen liebt er ihn. Was wird wohl mit ihm passieren? Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn mit ihm ins Paradies reinkommen lassen. Ja? Weil der Prophet sagt, Al-mar'u ma man ahab. Der Mensch ist mit dem, den er liebt. Der Mensch ist mit dem, den er liebt. Eines Tages, wallahi, wir waren einmal mit einigen Brüdern, waren wir auf einer Walima. Und da sehe ich einen Bruder. Er hat so einen afghanischen, wie sagt man das? Gewand an. Afghanisches Gewand. Er hat lange Haare, bis hier. So ganz lange Haare, schwarze Haare. Er hat einen ganz riesigen Turban, so wie die Hanefiten ihn machen. Mit dieser afghanischen Turbans. Mit so einem langen, diesen Das Esch, Schweif so. Und auf der Schulter hat er seine Decke geworfen, wie die Afghanen das machen. Ja? Und er ist weiter gestanden. Er ist aber kein Afghane. Subhanallah. Und ich sage zu seinem Bruder, ich sage zu ihm, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Derjenige, der einem Volk ähnelt, er gehört zu ihnen. Er hat das auch deswegen gemacht. Er hat das nicht gemacht, weil ihn die afghanische Geschichte so sehr fasziniert. Was gibt es in der afghanischen Geschichte? Nichts. Das Gleiche, was es in anderen Geschichten auch gibt. Wer waren die Urväter von Afghanistan? Mushrikin. Dieses riesige Buddha, das die Brüder zerstört haben. Bismillah. Ja? Wer waren die Urväter von den Ägyptern? Mushrikin. Diese ganzen Zeichen sind geblieben. Ja? Wer war in der Türkei früher? Mushrikin. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Da gibt es nichts, womit du dich wichtig machen kannst oder womit du dich, was dich fasziniert. Aber der Islam, und er sieht so, mashallah, alhamdulillah, das sind die einzigen auf dieser Welt, nicht die einzigen, sondern die wenigen, die sich den Kuffar widersetzen. Ja? Die sich den Kuffar widersetzen und die Befehle Allahs folgen, wenn es sich wenn es sich allgemein handelt um Scharia, um Liebe, um Hass, Kampf. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Da hat er gesagt, Allah, ich will so aussehen. Wallah. Einmal, wallah, war eine interessante Geschichte. Wir waren in Maucha, dieses Dorf dort. Jetzt ist Maucha, alle reden über Maucha. Alle, die ganze Welt. Sondern in USA, subhanallah, im Kongress, sie sprechen über dieses Dorf. Warum? Das ist ein Problem. Leute, die Scharia im Herzen des Europas sprechen über Scharia. Und die geben nicht auf. Obwohl die Kuffar sie ständig, wie sagt man das, ihre Häuser untersuchen, durchsuchen, Probleme machen, aufhalten, hin und her, sie einladen, sie verhören, bla bla bla. Aber sie geben nicht auf. Es gibt ja nichts aufzugeben. Wenn das irgendeine weltliche Sache wäre, könnten wir uns ja inshallah ta'ala wir verhandeln. Aber es geht um Achira. Entweder bist du Muslim oder bist du keiner. Entweder George Bush, ja? Der Führer von den Kuffar hat klar und deutlich am 2001 gesagt, ja? Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Das ist die Politik. Und wir sind nicht mit dir. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir sind gegen euch. Im wahrsten Sinne des Wortes. So wie unsere Herzen euch hassen, das kann man nicht beschreiben. Und das haben wir aus Koran, subhanallah, Koran, die heiligen Wörter Allahs gelernt. La hawla wa la quwwata illa billah. Wir hassen euch für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Wallahi. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Beziehung der Muslime zu den Kuffar, zu den Mushrikin? Ja? La yajrimannakum shana'anu qawmin. Der Hass zu einem Volk soll uns nicht dazu bringen, ungerecht zu sein. La yajrimannakum shana'anu qawmin alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ein Hass und Verabscheuung eines Volkes darf euch nicht dazu führen, dass ihr was? Dass ihr ungerecht seid. Ihr, die nur akrabu littaqwa, seid gerecht. Das ist was? Das steht näher der Gottesfürchtigkeit. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat den Muslimen nicht gesagt, hasst nicht die Mushrikin in Mekka. Ihr dürft sie nicht hassen. Ja? Das hat Allah nicht gesagt. Sondern Allah sagt, obwohl ihr sie hasst, das was verboten ist, die Ungerechtigkeit ist verboten. Deswegen, wir werden uns an die Regeln halten, immer. An die Verträge werden wir uns halten, immer. Und wir werden niemals das Gesetz brechen. Mit Allahs Tabaraka Ta'ala Erlaubnis, niemals werden wir das Gesetz brechen, die Regeln und den Vertrag. Ja? Aber unsere Herzen verabscheuen dieses Volk. La hawla wa la quwwata illa billah. Qatalahum Allah. Wallahi, Amerikaner sind inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Schau dir die amerikanischen Filme an. Die Serien und so weiter und so weiter. Ja? Alles dreht sich um was? Um Zina und Fesad. Jeder kann mit jedem Zina machen, und alle lachen sich tot, super sei. Jeder macht, was er will. Jeder, die schlimmsten, die ärgsten, also Sachen, die man, alles ist okay, alles ist korrekt. Aber wenn du kommst, willst fünfmal am Tag deinen Gott anbeten, der Barakatala, den einzigen, es gibt keinen Gott außer ihm. Allah Jalla Wala. Du willst ein normales Leben führen. Du willst dich an deine Religion einfach halten. Nein, dann bist du plötzlich der Terrorist, dann bist du plötzlich Extremist, dann bist du plötzlich dies, das. Es wird bestimmt jemand geben, der Kragenplatz und sagt, Allah, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Diesen Druck erträgt ja keiner. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wo sind wir eigentlich stehen geblieben, Barakallahu fikum? Vorhin haben wir über eine Sache gesprochen, die ich jetzt... Wolltest du für den Mahat schreiben, oder? Echt? Mahat schreiben. Ah, ja. Eine Gruppe von Jamaat und Tabligh sind gekommen. Ja. Jamaat und Tabligh. Ja. Lange Werte, rasierte Schnurrbart, äußerlich, mashallah, schön. Aber wir wissen, dass die Akida von Jamaat und Tabligh batil ist. Ja? Batil, die haben kein Wissen. Die Jahre in Akida und in vielen anderen Sachen. Ja? Wenn wir noch kurz, dass wir jetzt nicht über die reden, über die ganze Akida, von wo ihre Wurzeln stammen und warum sie, wer sie gegründet hat und so weiter und so weiter. Ja? Alles uninteressant. Sie sind gekommen in dieses Dorf, haben gesagt, wir sind gekommen nur wegen einem Hadith, den wir gehört haben, Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, überliefert den Hadith. Wenn du siehst, ein Ort, auf den alle ihre Pfeile gerichtet haben, dann geh zu denen, die sind auf Hak. Und er sagt, Wallahi, das ist der einzige Grund, wieso wir zu euch gekommen sind. Alle reden über euch. Alle, die ganze Welt. Jede Regierung, jede Fernsehen, alle reden über dieses Dorf. Ja? Heute treffe ich einen Ägypter, der sagt, ich habe gehört, in Bosnien gibt es ein Dorf, sie leben nach Scharia. Ich sage, die leben nach Scharia, jeder lebt nach Scharia in seinem Haus. Genau wie wir in unseren Wohnungen nach Scharia leben. Wir machen keine Sünden mit Allah, der Barakat der Erlaubnis. Das ist es. Aber so, in diesem Sinne, wie du das meinst, das ist nicht so. Die Muslime sind in Maucha mit der Kraft der Muslime in Mekka. Damals, am Anfang. Alles. Versteht ihr mich? Vielleicht stärker, Allahu Alam. Aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Ja? Und dass wir jetzt nicht über die ganzen Etappen sprechen, die erforderlich sind, um inshallah mit Allah Hilfe weiterzukommen. Ja? Wie Hijra zum Beispiel und so weiter und so weiter. Da haben wir da heute illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Auf jeden Fall, wenn wir nur hingucken, wie sich die Serben ausrüsten, militärisch, ja, vorbereiten. Warum machen sie das? Ja? Wir sind jetzt plötzlich alle Serben in Bosnien Jäger geworden. Jeder braucht eine Schrotflinte oder ein Scharfschützengewehr. Ja, alle haben das, alle. Offiziell und unoffiziell, darüber wollen wir gar nicht reden. Ja, warum rüsten sie sich so sehr auf? Warum rüsten sie so sehr militärisch auf, die Serben in Bosnien? Das ist schon eine interessante Frage. Das wird ein Krieg. Ja, tja, natürlich. Aber sie bereiten... ihren Untergang vor. Aber wie gesagt, jeder Lord, jeder reiche Mann, der ein eigenes Reservat hat, Jagdreservat, was macht er? Geht er gleich am Anfang? Nein. Er lässt die Tiere in seinem Reservat, dass sie sich vermehren, dass sie viele werden, dass sie, und dann ladet er seine reichen Freunde, dann kommen sie mit ihren guten, gut gerüsteten Pferden, und diesen roten Sakos und Kappal und Hunde und jeder nimmt ein Gewehr. Und dann gehen sie in das Reservat und erledigen die Tiere, die in seinem Reservat sind. Genau das passiert in den muslimischen Ländern. Du hast ein eigenes Reservat, das heißt Bosnien oder Tschetschenien, oder, und dann bereitest du es vor, damit sie sich schön vermehren, damit sie sich, wie sagt man das, diese Gaffler, wie nennt man das? Also diese Unachtsamkeit, dass sie gehen lassen muss. Dass sie sich gehen lassen und so und so. Und dann schlägst du zu. Tötest, erschießt, schlachtest, so viel du willst, weil es gehört dir. Genau so machen wir das. Wallah. Die Italiener und Franzosen, die ganzen muslimischen Länder in Westafrika kolonisiert haben, Libyen, Tunis und so weiter und so weiter. Genau so ist es. Jetzt gehört das Land uns. Und wir jetzt machen hier, was wir wollen. Und die Leute müssen das machen, was wir sagen. Wenn sich irgendwer widersetzt, er wird als Terrorist erklärt und wir werden ihn hängen. Und Omar al-Mukhtar wurde gehängt und viele andere Muslime wurden getötet. Und es ist immer so gewesen. Immer so. Bei anderen Völkern. Also Allahu Akbar, das ist wallahi sowas von klar und deutlich, dass man das gar nicht erwähnen muss. Man erledigt die Gelehrten, die islamischen, die Schiuch, man erledigt die anderen Leute bleiben wie Schafe. Wie in Türkei ist das passiert, ist das nicht so? Man hat die Hojas erledigt, man hat sie geschlachtet, getötet. Aber was blieb mit dem Volk? Es blieb, 90% der Menschen waren Analphabeten. Keiner konnte mehr schreiben. Sie konnten schreiben, sie konnten Arabisch lesen und schreiben. Ja? Und plötzlich kommt dieser Shaitan. Einfach mit Latein. Das ist Arabisch verboten. Die Leute können nicht lesen und schreiben. Aber wer nicht lesen, Pech gehabt. Jetzt wird Latein geredet. Islam wird verboten. Subhanallah. So ist das. Und die Leute folgen. Die einen aus Schwäche, die anderen aus Angst, die dritten. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Deswegen, wallahi, ich sag's euch. Zum Beispiel sehen wir diese ganzen muslimischen Länder. Wir haben jetzt Türkei zum Beispiel erwähnt. Ne? Der Kafir erobert ein Land. Ja? Du hast keine einzige Möglichkeit, außer gegen diesen Kafir zu kämpfen. Ja? Wenn du das aber nicht kannst, dann kannst du in diesem Land auch sehr schwer überleben. Warum? Weil du wirst in diesem Land sehr schwer. Wenn Allah dir jetzt seine Unterstützung nicht gibt, wirst du verloren gehen. Wirst du zugrunde gehen. Warum? Wir sehen zum Beispiel in der Türkei, ja, als Atatürk gekommen ist, wen hat er erledigt? Die Ulema, die Gelehrten, die Hojas, die hat er getötet an erster Stelle. Ja? Halas. Dann hat er den Islam verboten. Unter den Menschen waren, wie gesagt, Leute, die hatten Angst. Die sind nicht voll. Leute, die konnten es kaum erwarten, dass der Islam verschwindet. Munafikin, Heuchler. Ja? Die sind auch geblieben. Dann gab es Leute, die haben den Islam in ihren Herzen behalten. Ja? Viele sind in die Bettung gegangen, viele wollten nichts mit der Gesellschaft mehr zu tun haben. Er wollte nicht, dass seine Kinder Kuffar werden, wie der Rest der türkischen Bevölkerung. Er wollte das nicht. Ja? Er wollte den Islam noch bewahren, weil er wusste, eines Tages werden wir vor Allah stehen. Und ich werde mich verantworten für meine Kinder, wa yasin billah. Und was werde ich Allah sagen? Ich habe erlaubt, dass man aus meinen Kindern Kuffar macht. Nein, er ist gegangen in ein Dorf. Allah, ich lebe dort ohne Strom, ohne irgendwas, mir ist es egal. Ja? Weil ich kenne meine Akida, ich kenne meinen Gott, der Barik wa ta'ala, und ich weiß, dass ich vor ihm stehen werde eines Tages. Ja? Es gab dann auch Leute, sie haben den Islam in ihren Herzen getragen, aber sie sind nirgends gegangen. Die sind geblieben. Die sind geblieben. Mit einem starken Glauben im Herzen. Vielleicht haben sie viele ihrer, sie haben die Akida im Herzen getragen, ja? Dass Atatürk ein Kafir ist und sein System ist ein System des Kufres und jeder, den akzeptiert, ist auch ein Kafir. Er glaubt nicht an Allah. Er verleugnet Allah als den Herrscher, ja? Als den Gesetzgeber, als den einzigen anbetungswürdigen Gott. Er verleugnet ihn. All das hat er in seinem Herzen gehabt, aber dann kam das wahre Problem. Er bekam Kinder, die in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind. Er hatte keine Kraft und Macht, ihnen die Religion beizubringen, was sie war verboten. Dann bekamen seine Kinder, kamen neue Generationen, bei denen die Religion erloschen war. Warum? Die Religion war verboten. Man konnte den Kindern nicht Islam beibringen. Welchen Islam konntest du ihnen beibringen? Den Verdrehten, die Fälschung, der totale Irrgang. Wieso kämpft niemand gegen Sufis? Wieso kämpft niemand gegen Rafida? Wieso kämpft niemand gegen diese irregegangenen Sekten? Wieso? Weil sie wissen, wallahi, dass sie irregegangen sind. Sie wissen, sie halten sich nicht an Koran und Sunna. Ja? Wen bekämpfen sie? Die bekämpfen die sich an Koran und Sunna richtig halten. Nur gegen die kämpfen sie. Und das mit diesen Terroristen, bla bla, das ist alles nur für einen Schwachkopf. Nur ein Schwachkopf glaubt diese Sachen, subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wird den Muslimen immer wieder eine gute Gelegenheit zur Verfügung stehen, wenn sie sich an ihn wenden, der Barik wa ta'ala. Gestern habe ich ein Video angeschaut in YouTube aus Ägypten. Schuyuch jetzt in unserer Zeit, in diesen Tagen, nach dieser Revolution in Ägypten. Unglaublich, unbeschreiblich. Im Fernsehen, einer mit so einem Bart, hat zwar Krawatte, aber was soll's. Der Dschihad, das ist das Beste, was es gibt. Und die Schahada, Allahumma, gib uns Schahada. Wir müssen unsere Kinder erziehen, dass sie die Schahada lieben, dass Schahada der Ziel ist. Und wir hassen unerwähnte bestimmte Kategorien und Gruppen von Menschen, die auch im Koran und Sunna erwähnt werden. Unglaublich. Unglaublich. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und dann ein anderer mit Bart. Er spricht über die Schahada und über die Belohnung von einem Schahid. Er sagt, also auf diese ägyptische Lehja, er sagt, Ya Ami, die Schwerter schlagen dich, du spürst überhaupt nichts. Weil der Prophet, der verspricht einem Schahid, alle Sünden werden ihm mit dem ersten Tropfen Blut verziehen. Ja, das ist eine Sache. Und er spürt seinen Tod, wie als hätte er in eine Fliege gebissen oder sowas. Ja? Ein Kafir kommt und zerstückelt dich mit seinem Schwert. Du spürst was? Ja? Dieser Scheich sagt, du spürst, als hätten dich die Malaika von Paradies in sie gekommen und du küsst die Malaika küssen dich. Das ist das gleiche Gefühl. Was will er damit? Ja? Er hat jetzt die Gelegenheit, dem ägyptischen Volk wieder ein bisschen Energie in die Adern, inshallah, zu spritzen, mit Allahs Tabaraka Erlaubnis, weil sie wurden jahrelang, seit dem Fall des islamischen Staates, wurden sie immer schwächer, ihre Religion wurde immer verboten, bis sie ganz schwach wurden. Wir haben die Gelegenheit, das zu ändern, mit Allahs Tabaraka Erlaubnis. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Alhamdulillah. Ja? Alhamdulillah, Wallahi, ich sage euch ehrlich, nichts Besseres ist in Ägypten passiert in den letzten, was weiß ich, 50 Jahren oder 100 Jahren, als der Fall von diesen Tyrannen. Alhamdulillah, das ist ein großer Schritt. Was weiterkommt, inshallah ta'ala, wie gesagt, inshallah, es wird Khair geben. Mit Allah, tabaraka ta'ala, auf jeden Fall, falls es passiert, dass in Ägypten die Muslime, also die Scharia ausrufen, inshallah ta'ala, und mit Koran und Sunna regieren, wo ist das Problem, inshallah ta'ala, dass man dorthin geht? In ein Land, wo du niemanden störst, und niemand stört dich, und die Leute sehen dich gern, verstehst du mich, barakallahu fikum? Halas, du lebst ein normales Leben, eines Tages werden sich die Muslime sammeln und dich auf ihren Schultern tragen, und dann werden sie dich in die Erde stecken, und damit ist das die Geschichte zu Ende. Und da, die Geschichte, was heißt denn die Geschichte? Damit ist das Kapitel zu Ende. Und dann beginnen die wahren Probleme für die Probleme in dieser Religion mit der Religion hatten. Damit beginnen die wahren Probleme. Und damit beginnt auch, das ist der Tag der Ernte für dich. Das, was du auf dieser Welt gesät hast, wirst du inshallah ta'ala mit deinem Tod, du wirst die Früchte sehen, die Ernte. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja, wenn es für dich auf dieser Welt nicht, wenn du auf dieser Welt nicht korrekt gelebt hast, wallahi, die Früchte werden sehr bitter für dich sein. Also, Hasad und Murr, das wird eine ganz bittere, giftige Ernte, wird dich erwarten. Die Ernte von Sekum, wa yasamillah. Also, ihr wisst, was Sekum ist. Nein. Sekum ist das. Ist der Baum, der in Jahannam wächst. Und ihre Früchte sind wie Köpfe von Shaitan. Von Shaitan, ja. Und da haben wir da kurz in der Mitte. Hasbuna Barak und Imreki. Barak und Afiku, möge Allah mir verzeihen und euch. Amen.